außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Guten Abend. Die Lage ist unverändert. Der Sozialismus ist in seinem Lauf einfach nicht zu bremsen. Die Ausreisewilligen offensichtlich auch nicht. Wir erst recht nicht. Und somit haben wir schon drei verschiedene Richtungen. Erich Honecker tritt auf der Stelle, aber das mit Überzeugung. DDR-Flüchtlinge rennen gen Westen mit leeren Taschen, aber hohen Erwartungen. Und Vertreter der Basisbewegung springen im Dreieck zwischen Sammlungsbewegung, Opposition und Resignation. Im Grunde genommen also nichts Neues, wenn man nicht fürchten müsste, dass die Wiedervereinigung nun doch stattfindet. Im Westen eben. Im ersten Teil der Sendung geht es um die Diskussion innerhalb der DDR-Basisbewegung über die Konsequenzen aus der anhaltenden Massenflucht. Es gab am 13. August eine Veranstaltung, auf der Hans-Jürgen Fischbeck die DDR-Sammlungsbewegung forderte. Wir haben Interviews mit dem Pfarrer Friedrich Schorlemmer und dem Physiker Bartuschek. Der zweite Teil der Sendung befasst sich mit der Antwort des Staates auf die Aktivitäten der Basisbewegung und die lautet nicht nur keine Reformen, sondern auch innere Aufstandsbekämpfung. DDR-Kampfgruppen gegen Punks, Kruftis und Grüne. Denn, wie gesagt, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Wollen wir auch gar nicht. In diesem Sinne noch einmal guten Abend, am Mikrofon Ilona Marenbach. der Errichtung der einer der größten Errungenschaften des real existierenden Sozialismus auf deutschem Boden. Eine Errungenschaft, die weltweit von unserer Überlegenheit kündet und von der Schöpferkraft des befreiten Menschen. Da gibt es gar nichts zu lachen. Die Mauer ist ein fester Bestandteil unserer sozialen Sicherheit. Ohne Mauer keine soziale Sicherheit oder, wie die Republikaner sagen würden, keine Ruhe, keine Ordnung, keine Sicherheit. Dazu ein kleiner Spruch von mir. Soziale Sicherheit. Es hörten die Tiere einmal im Streit stolz die lahme Schnecke lallen. Ich bin das Symbol für Sicherheit. Wer kriecht, der kann nicht fallen. Wer kriecht, der kann nicht fallen. Das meinte der Liedermacher Hanaske während einer Veranstaltung am 13. August in Ost-Berlin im Gemeindesaal der Bekenntniskirche Treptow. Dort waren so ca. 400 Leute, um über das Thema, wenn Abgrenzung zum Prinzip wird, zu diskutieren. Bei dieser Veranstaltung sprach unter anderem auch der Physiker Dr. Hans-Jürgen Fischbeck. Tags drauf konnte man dann in den Westmedien lesen, DDR-Opposition formiert sich. Nun, ganz so krass stimmte das wohl nicht, aber Hans-Jürgen Fischbeck forderte sehr wohl eine Sammlungsbewegung der Basisgruppen. Wir sind der Auffassung, dass sich in unserem Land eine Sammlungsbewegung derer bilden muss, die für eine demokratische Erneuerung unserer Gesellschaft sind. Eine solche Sammlungsbewegung sollte sich finden, um ein Grundsatzpapier, in dem die Prinzipien zunächst einmal zusammengefasst, zusammengestellt. Keine Gruppe kann von sich aus sagen, das müssen die Prinzipien sein. Da muss ein Dialog abspielen, um diese Prinzipien zu finden. Dies ist ein Dialog, der auch schon möglich ist. Wir haben ja viele Friedens- und Menschenrechtsgruppen in unserem Land. Und ich denke, dass diese Friedens- und Menschenrechtsgruppen sich in einer gewissen Weise vernetzen müssen, um einen solchen Grundkonsens zu finden, damit eine oppositionelle Sammlungsbewegung sich in unserem Land personell und ideell profiliert. Und wenn diese Sammlungsbewegung da ist, dann ist ein Konzept präsent in unserer Gesellschaft, da gibt es identifizierbare Alternativen und dann wäre damit ein Dialog möglich, ein Dialog zwischen den Kräften unserer Gesellschaft. Dieser Dialog wird sogar nicht verhindert, weil er ohne Öffentlichkeit nicht möglich ist. Es ist bisher ja nur möglich, dass innerhalb der kirchlichen Strukturen ein Dialog stattfindet. Und der muss auch stattfinden und er sollte zu einer solchen Vernetzung, zu einer solchen Sammlungsbewegung führen. Aber unsere Forderung muss sein, dass der gesellschaftliche Dialog öffentlich geschieht. Dass also eine namhaft zu machende Bewegung da ist, die auch repräsentiert wird von Leuten, die das können, die einen analytischen Verstand haben, die Konzepte vertreten können, sodass sich autorisierte Gesprächsrunden bilden können. Das setzt natürlich voraus, dass der Staat bereit ist, diesen Dialog einzugehen. Und das ist die Forderung, vor der wir stehen. Den gesellschaftlichen Dialog öffentlich führen, nichts anderes tun wir. Soweit also Hans-Jürgen Fischbeck. Die Aufnahmen sind ja nun eigentlich kaum sendefähig, aber da muss man sich dann schon mal ein bisschen wohlwollend konzentrieren. Die Anregungen Fischbecks sorgten ja, wie gesagt, für einige Diskussionen von wegen Sammlungsbewegung und formiert sich die DDR-Opposition. Gleich nach der Veranstaltung wurden einige Teilnehmer nach der Notwendigkeit einer DDR-Opposition befragt. Die Notwendigkeit besteht auf jeden Fall, eine Opposition zu bilden. Es muss was da sein, eine Kraft da sein, die gegenhält. Ja? Natürlich muss sich jeder selbst entscheiden, welchen Weg er geht. Ob er bereit ist, diese Opposition mitzutragen oder ob er sagt, ich habe die Nase voll, ich gehe. Ne? Das muss man jedem selbst überlassen, aber ich finde, diese Kraft ist unbedingt notwendig. Ich meine, bei uns hat sich im Grunde genommen nicht viel geändert seit den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Ne? Es sind zwar kleine Veränderungen gekommen, aber ich bin der Meinung, das ist eine Frage der Organisation. Ich meine, es gibt eine Menge Gruppen jetzt, die sich oppositionell betätigen, kleinen Kreisen, und die zusammenzuführen, ne, zu einem großen Kern, so wie das heute gesagt wurde, der Meinung ist nämlich auch. Das ist ein Organisationsproblem. Da müssen sich aber Leute finden, bestimmte Führungskräfte, die das auch, na, die den Dialog dann führen können. Und wenn das geschafft ist, dass Möglichkeiten, dass die, also dass es Möglichkeiten gibt, dass die Gruppen vereint auftreten können, ne? Dann werden wir schon den ganzen Weg weiter oppositionell oder eine Opposition zu gründen. Bloß ist die Frage, inwieweit es der Staat jetzt zulässt. Und ich würde sagen, das lässt er jetzt nicht zu, dass wir in so großen Kreisen als Gegenpartei im Prinzip zur SED auftreten können. Aber erstmal müsste vielleicht, was das wäre vielleicht möglich, auch wenn es schon halb illegal wäre, würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, dass die, also führende Kräfte von führenden Gruppen sich zusammenschließen und ein Konzept mal so in etwa erarbeiten würden. Das würden der großen Masse, die ja doch nur Meinungsträger mit ist, aber nicht führende Träger ist, sondern helfen. Denn eine ganze Masse kann nur nicht, wie sagt man, konstruktiv arbeiten. Ich würde sagen, der größte Teil sitzt noch und wartet, dass was passiert. Also wenn ich erstes Mal aus dem Arbeitskollektiv oder folgen kann, dann sind das, würde ich uns doch als Einzelkämpfer bezeichnen, die oppositionell jetzt noch denken und vor allem versuchen, auch nach außen was zu wirken. Und in solchen Kreisen wie Betrieb zum Beispiel ist es fast unmöglich, weil es sofort von Leitungskadern und Parteimitgliedern also unterbrochen wird und als Hetze und Antikampagnen abgetan wird. Und die meisten haben Angst davor, normalen Werktätigen. Ich würde das vielleicht einschränken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in der letzten Zeit, gerade vielleicht seit einem Jahr, der Dialog, also die Diskussion eigentlich unter den Leuten erst in Gang kommt, das Aufwachen beginnt. Und ich kann jetzt nur für Schwerin sprechen oder für die Betriebe, in denen ich war. Da war bisher praktisch doch die Politik ziemlich ein Tabuthema. Es wurde zwar über das Tägliche geschimpft, aber es wurde nicht weitergedacht. Aber jetzt beginnt man in den Gesprächen am Arbeitsort doch, oder am Arbeitsplatz doch auch ziemlich heiße Themen anzufassen. Und insofern ist es eigentlich schon ein gewisser Hoffnungsschimmer. Man darf natürlich einen wichtigen Aspekt nicht vergessen. Leute, die sich Gedanken machen und die sich im Kopf machen, sind irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass sie hier nicht weiterkommen. Und gerade diese Leute, die normalerweise also eine fähige Opposition darstellen können, die sind leider nicht mehr da, nicht mehr in der nötigen Anzahl, die gehen weg. Ja? Und das ist das Schlimme, das ist das Dilemma an diesem Land, dass man immer die Möglichkeit hat, ich hau und sag, ich gehe weg jetzt. Ne? Opposition wird exportiert. Ja, genau. So sehe ich das. Stevie Ray Vaughan, Change It. Mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das Stichwort, das augenblicklich die Basisgruppen bewegt, heißt Sammlungsbewegung. Wie uns zu Ohren gekommen ist oder wie böse Stimmen behaupten, neigen ja die DDR-Basisgruppen eigentlich dazu, so vor sich hin zu wurschteln. Da haut die halbe Republik ab, gen Ungarn, und einige Vertreter von Basisgruppen fahren zum vegetarischen Kochkurs. Nun, was soll's, muss ja wohl auch mal sein. Über mögliche gemeinsame Aufgaben einer Sammlungsbewegung unterhielten wir uns derweil mit dem Physiker Dr. Michael Bartuschek, der ist gleichzeitig auch Mitglied der Initiative Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Die Telefonleitung war allerdings nicht so besonders. Es rauschte durch doch arg, aber trotzdem, wie geht es jetzt weiter? Herr Bartuschek, schon zu Pfingsten 1988 hat die Initiative Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung neues Handeln eingefordert. Im politischen System hat sich seitdem, wie die Initiative ja selbst feststellt, nichts geändert. Doch haben seitdem Tausende das Land verlassen. Sie stehen für Zehntausende, die sich mit dem gleichen Wunsch tragen. Wird in einer solchen Situation neues Handeln nicht zur Lebensnotwendigkeit für die Regierung der DDR? Sicher, die Existenz der DDR, denke ich, kann nur weiter gesichert werden, wenn Reformen in diesem Lande stattfinden. Die bisher immer verbal behauptete politisch-moralische Einheit zwischen Regierung und Bevölkerung ist, und das erweist sich heute insbesondere, wenn sie je überhaupt anders war, ist heute eine bloße Fiktion, die zur Legitimierung des Machtanspruchs der Partei dient. Aber sie hat mit der Realität nichts zu tun. Was wären denn die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen, die das Leben wieder lebenswert machen, auch für die Ausreisewilligen und die auch in überschaubaren Zeiträumen in Angriff genommen werden könnten? Zunächst denke ich, müssen Möglichkeiten eröffnet werden, sichtbar für alle, dass Regierung, Partei, Staat und Bevölkerung über die Dinge, die alle betreffen, die alle angehen, unter denen auch alle leiden, miteinander offen besprochen werden kann. Es muss Strukturen geben, in denen dieses möglich ist. Das halte ich für das Allerwichtigste. Gäbe es denn bei den Basisgruppen überhaupt eine gemeinsame Grundlage für einen Dialog mit der staatlichen Seite? Die Arbeit der Basisgruppen bestand bisher vor allem darin, eine Bestandsaufnahme der DDR-Gesellschaft zu machen. Das heißt, der Zustand dieser Gesellschaft wurde analysiert und daraus abgeleitet auch zumindest ganz grobe Vorstellungen über nötige Reformen. Was jetzt notwendig ist, ich glaube, da sind sich alle diese Gruppen im Grunde genommen einig, ist eine gemeinsame Plattform zu schaffen, auch programmatische Aussagen, die identifizierbar sind von Bürgern und die möglich machen, dass sich viele Bürger in der DDR auch außerhalb des kirchlichen Raumes an diese Basisgruppen heranwagen und die Schwelle überspringen. Nur so, denke ich, kann es gelingen, dass die Basisgruppen auch für einen solchen notwendigen Dialog ein wirklich kompetenter und verantwortlicher Gesprächspartner werden können. Der synodale Dr. Fischbeck sprach in diesem Zusammenhang bereits vor wenigen Wochen von der Notwendigkeit der Sammlungsbewegung der Basisgruppen. Was wären denn die Positionen, in denen sich eine Gemeinsamkeit begründen würde und die auch die Bevölkerung ansprechen würde, und was die Ziele, welche man damit verfolgen will? Eine der wichtigsten Positionen, so meine ich, müsste sein, über die Möglichkeiten einer Beteiligung informeller Gruppen durch Kandidaten an den nächsten Volkskammerwahlen zu beraten und dort auch darüber nachzudenken, wie die Wahl ablaufen kann, dass ein Wahlbetrug, wie er jetzt stattgefunden hat, so nicht mehr passieren kann. Das halte ich für eine sehr wichtige Forderung. Darüber hinaus müsste versucht werden, gemeinsam auch über die weitere Reformentwicklung in der DDR nachzudenken und Vorschläge einzubringen, welche wichtigen Reformvorhaben angegangen werden müssen, damit für die Menschen in diesem Land die DDR wirklich so etwas wie eine Identifikation ermöglicht. Wäre es denn denkbar, dass sich in Anbetracht dieser augenblicklichen Situation eine Gemeinsamkeit auf breiterer gesellschaftlicher Basis formulieren ließe, zum Beispiel mit Künstlern oder Schriftstellern? Immerhin haben ja auch Leute wie Stefan Heim bereits ihre tiefe Sorge zum Ausdruck gebracht, dass das Land schlichtweg ausbluten könnte. Ich gehe davon aus, dass nicht nur in den bisher sich zu Wort gemeldet habenden informellen Gruppen Kritik an dieser Gesellschaft geübt wird und auch öffentlich dann vorgetragen wird, sondern dass in allen gesellschaftlich relevanten Gruppen, auch den formellen Gruppen wie Schriftstellerverband oder ähnlichen, ich denke auch in der Partei selbst, Leute natürlich sind, die sich dieser Gesellschaft durchaus kritisch gegenübersehen. Und ich hoffe und erwarte, dass sich diese Menschen auch zu Wort melden, dass sie wirklich bereit sind, auch öffentlich in einen Dialog über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die notwendigen Veränderungen in Richtung einer Öffnung und eines breiten gesellschaftlichen Dialogs eintreten. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bartoschek. Also die Leitung war wirklich nicht so besonders. Es geht ja auch das Gerücht, dass die Firma Siemens angeboten habe, das DDR-Telefonnetz von Grund auf zu modernisieren. Dann klappt das bestimmt besser. Obwohl inzwischen hat ja nun auch die SPD angekündigt, Wirtschaftshilfe solle doch lieber von Reformprozessen abhängig gemacht werden. Müssen wir wohl noch ein wenig drauf warten. Schließlich hat doch gerade erst Professor Reinholz, Mitglied der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, erklärt, dass es für Reformen in der DDR keinen Grund gebe, weil es danach keinen Grund mehr für die DDR gäbe. Jemand, der sich schon seit Jahren mit Reformprozessen in der DDR befasst, indem er sich für sie einsetzt, ist der Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlemmer. Vor ungefähr einem Jahr veröffentlichte er mit anderen die berühmt-berüchtigten 20 Thesen zum neuen Handeln. Darüber haben wir ja ausführlichst berichtet. Im folgenden Interview äußert auch er sich zur Notwendigkeit einer Opposition. Wir haben übrigens die Fragen nachgestellt, die Antworten selbstverständlich nicht. Herr Schorlemmer, durch welche Probleme ist die augenblickliche Situation in der DDR gekennzeichnet? Gegenwärtig sehe ich es in der ökonomischen und ökologischen, in der menschlichen und geistigen Auszehrung, ja, ich könnte auch sagen, Ausplünderung dieses Landes. Und die Politiker in dem Land, in jedem Land, sind dazu zu dekretieren, der einmal von Ihnen, den Politikern, eingeschlagene Weg sei der richtige. Ich denke, dass es von einem bedenklichen Wirklichkeitsverlust der Regierenden zeugt, wenn etwa gesagt wird, der Sozialismus, und zwar ist damit der real existierende gemeint, sei die einzige Gesellschaft, in der der Mensch Mensch sein kann und in dem menschliche Arbeit und Initiative nicht missbraucht werden. Wie ist es dann zu erklären, dass Tausende, Hunderttausende für dieses Land unentbehrliche Menschen dieses Land verlassen haben und verlassen werden? Braucht die DDR eine Oppositionsbewegung? Ganz gewiss, aber nicht als eigentlich als eine Widerstandsbewegung, die nur sagt, was nicht sein soll, sondern die auch zeigen können muss, was sein soll. Ich denke, dass wir in der DDR viele Jahre hindurch viele Meckerer hatten, bei denen dann irgendwann mal auch das Fass übergelaufen ist, dann sind sie weggegangen, statt ihren Einspruch hier produktiv zu machen. Wir brauchen eine konstruktive Alternative. Die SED hat bisher eine solche konstruktive Alternative dadurch verhindert, dass sie in der Verfassung ihre führende Rolle festgeschrieben hat. Und man müsste zunächst einmal diesen Verfassungsartikel ändern und zu Organisationsformen für eine Oppositionspartei kommen. Ich könnte auch sagen, man müsste die fatale Alternative auflösen, in die die Politik der SED dieses Land geführt hat. Die Alternative heißt entweder Fortsetzung der bisherigen Politik der SED oder Instabilität. Weil es keine Organisationsform für eine konstruktive Alternative gibt. Und aus dieser fatalen Alternative müssen wir raus. Und dazu brauchen wir eine organisierte Opposition. Könnten Sie sich in der DDR Gespräche an einem runden Tisch vorstellen, so wie es von Teilen der Basisbewegung ja immer gefordert wurde? Ja, ich wünschte mir solche Gespräche, aber dazu müsste es erstmal einen Ansprechpartner geben. Und im Unterschied zu anderen Ländern haben wir solche Ansprechpartner nicht. Bisher hat sich in unserer Gesellschaft nur die Kirche und einzelne Schriftsteller geäußert. Wenn es also um kritische Sachverhalte ging, die nicht in unseren Medien veröffentlicht werden konnten. Und da sehe ich auch einen großen Unterschied zwischen der DDR und den anderen sozialistischen Ländern. Die DDR-Kaderpolitik hat dafür gesorgt, dass es kaum Leute gibt, die in Nischen leben, in denen sie sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt haben, aus der heraus sie politisch aktiv werden können. Also wo sind bei uns die Soziologen, die Philosophen, die Ökonomen, die Politologen, die Literaturwissenschaftler, die Historiker, die eine Oppositionsgruppe mit Kompetenz bilden könnten. Ich glaube, die gibt es, aber die sind alle innerhalb der Partei und dort verborgen. Und es könnte sein, dass bei einer, sagen, demokratischen Erneuerung dieser zentralistisch geführten Partei all diese Kräfte stärker in die Öffentlichkeit treten und ein Dialog erst einmal in der Partei stattfindet und die Partei dann in der Gesellschaft Dialogpartner sucht, die sich aber organisieren können müssen. Wie könnten Sie sich Wahlen in der DDR vorstellen? Jedenfalls nicht wieder so wie beim letzten Mal. Also ich sehe es als unter meiner Würde an. An diesem Zustimmungsritual noch einmal teilzunehmen. Ich denke, dass es nötig ist, dass die Partei, die sich als die führende Kraft betrachtet, vor dem Volk erweist, dass sie die führende Kraft ist. Das kann sie, wenn sie sich wirklich zur Wahl stellt und es Alternativen gibt. Und ich selber würde mich gerne an einer sozialistischen Alternative beteiligen. Und ich kann mir da Zwischenschritte vorstellen, dass eine Demokratisierung erst einmal in der Partei selber beginnt und die Partei einen bestimmten Prozentsatz von Mandaten noch für sich sichert und einen anderen Prozentsatz versuchsweise zur Wahl stellt. Und ich denke, wir brauchen einen evolutiven Weg und nicht einen eruptiven Weg zu einer pluralistischen sozialistischen Demokratie. Aber es ist unabdingbar, dass sich mehrere Alternativen herausbilden, die sich organisieren können, die sich der Bevölkerung präsentieren können und die sich dann zur Wahl stellen können. Der Sozialismus ist eine offene Sache und kann nicht von einer geschlossenen Kooperation wie der Partei verwaltet werden. Sozialismus will die Freiheit, Würde, Gerechtigkeit für alle und will kein Kasernenhofsystem sein. Friedrich Schorlemmer und Michael Bartoschek haben eben noch darüber geredet, doch scheint es inzwischen schon konkreter geworden zu sein. Wie wir heute erfahren haben, ist gestern Abend eine Initiativgruppe mit dem Ziel, eine sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen, ins Leben gerufen worden. Die Initiativgruppe soll die Voraussetzungen einer legalen Parteigründung und ihre Vorbereitung erarbeiten. Dies wurde gestern während eines Menschenrechtsseminars in Ost-Berlin bekannt gegeben. Notwendig sei, so heißt es von den Initiatoren, die Erarbeitung einer politischen Initiative für unser Land, die an politischen Traditionen anknüpft, die an Demokratie und sozialer Gerechtigkeit organisiert sind. Es bedürfe einer schonungslos kritischen Bestandaufnahme der geistigen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Situation. Das Grundprinzip der demokratischen Erneuerung heiße Entmonopolisierung und Demokratisierung der Macht im Staate und in der Gesellschaft. Wie weiter bekannt wurde, haben sich auch in Leipzig verschiedene Initiativen mit möglichen Parteigründungen auseinandergesetzt. Außer von der SPD ist die Rede von einer freien demokratischen Union. Die verschiedenen Gruppen wollen sich in der nächsten Zeit treffen, um ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Und als wir ans Ufer kamen, meint der Wahl Wolf Biermann. Als wir ans Ufer kamen und saßen noch lang im Kahn, da war es, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Und durch den Birnbaum flogen paar Fischlein, das Flugzeug schwamm quer durch den See und zerschellte sachte am Weidenstamm. Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und was wird mit unseren Freunden? Und was wird mit unseren Freunden? Und was noch aus dir, aus mir? Ich möchte am liebsten weg sein. Und bleibe am liebsten. Der Grenzwall, die Zeitschrift der Initiative für Frieden und Menschenrechte, hat vor einiger Zeit berichtet, dass die Kampfgruppen der Arbeiterklasse sich umorientieren. Die Genossen übten nicht länger die Verteidigung des Sozialismus nach außen, sondern nach innen. Geprobt werde, wie man Demonstranten abdrängt und Rädelsführer festnimmt. Diese Meldung wurde von westlichen Medien aufgenommen und veranlasste die staatliche Nachrichtenagentur ADN zu einem klaren Dementi. Doch das war wohl etwas voreilig, wie wir jetzt erfahren haben. Der folgende Bericht gibt einen Einblick, worin die Kampfgruppenführer unterwiesen werden, wenn sie sich zur Grund- und Fortbildung in den zentralen Schulen für Kampftruppen Ernst Thälmann in Schmerwitz einfinden. Es ist Freitagnacht, so gegen 1 Uhr. Auf der dunklen Straße ein zunehmend lauter werdendes Gemurmel. LKW-Türen klappen, Stiefelabsätze klacken, Stahlhelme scheppern. Männerstimmen rufen Namen auf. Aus dem Häusergeviert strömen Uniformierte auf die LKW-Kolonne zu. Jemand rollt Fernsprechdraht ab und beginnt an den Feldtelefonen zu kurbeln. Der Spuk dauert 2 Stunden. Dann schiebt sich die Kampfgruppeneinheit zur Stadt hinaus. In dieser etwas gespenstisch anmutenden Art und Weise ziehen mehrmals im Jahr die Einheiten der sogenannten Kampfgruppen zu den obligatorischen Wochenendübungen ins Feld. Für die Männer meist ein harter Test, wenngleich manche der Krieger hier ihren Männlichkeitswahn und Waffenfetischismus so richtig austoben können. Für Honecker sind die ca. 400.000 Arbeiter in Uniform eine feste Bank. Wer kennt nicht die Bilder aus dem Jahre 61, als Kampfgruppenleute das Brandenburger Tor absperrten? Schon damals war es Honecker, der als Sicherheitssekretär den Einsatz am 13. August gemanagt hat. Für ihn sind die Kampfgruppen mit jenem Ethos besetzt, der in der Weimarer Zeit vom Rotfrontkämpferbund und dem Spanischen Bürgerkrieg von den internationalen Brigaden ausging. Doch die Aufgaben haben sich geändert. Die Verteidigung der sozialistischen Heimat gegen den imperialistischen Aggressor findet zunehmend im eigenen Lande statt. Schuld daran ist die veränderte Taktik des Imperialismus. So erfahren es zumindest die Kampfgruppenleiter, wenn sie sich zum Unterricht in die Zentralschule für Kampfgruppen Ernst Thälmann begeben. Dort erfahren sie aus dem Lesematerial der Fachgebiete Militärtechnik, Taktik und Spezialausbildung zum Themenkreis Imperialismus, Gegner, Feindbild. Je mehr der Imperialismus in seinem Spielraum eingeschränkt ist, je mehr er auf die militärische Variante seiner Politik verzichten muss, umso intensiver führt er die ideologische Diversion gegen die sozialistischen Länder. Insbesondere in der DDR wird seit langem krampfhaft versucht, eine innere Oppositionsbewegung zu schaffen, wobei man sich relativer Kreise ebenso bedienen wollte wie dem Missbrauch der Friedenssehnsucht der Menschen. Ziel des Imperialismus, so wird es den Kampfgruppenleitern vermittelt, sei es, den Sozialismus zu beseitigen, in Europa die Lage politisch und militärisch zu destabilisieren und die Sowjetunion und die RGW-Staaten zu isolieren. Man will das Ausbrechen eines Umsturzes in einem anderen Staat oder grundlegende Änderungen der Politik des Staates begünstigen. Da keine militärische Intervention möglich ist, greift der Imperialismus zu den Varianten der äußeren und inneren Konterrevolution. Er bedient sich dabei antisozialistischer, antikommunistischer, nationalistischer und anarchistischer Teile der Bevölkerung, die ideologisch die Interessen der beseitigten Ausbeuterklasse vertreten bzw. übernehmen und bereit sind, Handlungen gegen die Arbeiter- und Bauernmacht auszuführen. Die Ziele bezogen auf die DDR sind: Erstens, Schaffung einer inneren Opposition und ihre politische Institutionalisierung. Zweitens, Etablierung eines ruhenden konterrevolutionären Potenzials, welches in für die öffentliche Ordnung und Sicherheit kritischen Situationen unter anderem über die verstärkte ideologische Diversion schnell mobilisiert werden kann und sich der Führung durch antisozialistische Kräfte unterordnet, als da wären negative feindliche Kräfte, Kriminelle, Dekadente und sozial Entwurzelte. Drittens, Provozieren von Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und deren Eskalation, besonders bei Massenveranstaltungen, wobei der Gegner versucht, das Konfliktverhalten feindlich negativer Kräfte gegenüber den Staats- und Sicherheitsorganen zu stabilisieren, sodass es sich in kritischen Situationen leicht reaktivieren lässt. Viertens, die Organisation von antisozialistischen und dekadenten Demonstrationshandlungen bei politisch bedeutsamen Veranstaltungen mit dem Ziel, die jeweilige Veranstaltung zu paralysieren und das Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeit des Staates zur Gewährleistung der Rechtlichkeit zu erschüttern. Fünftens, die Durchführung von Sabotagehandlungen, unter anderem gegen die Wirtschafts- und Infrastruktur. Als wichtigstes Mittel der ideologischen Diversion gegen sozialistische Länder werden in dem Lehrbuch Rundfunk, Fernsehen und persönliche Kontakte ausgemacht. Insgesamt zählt man 320 Funksendeanlagen und 38 Fernsehstationen, die gegen die Bevölkerung der DDR gerichtet sind. Welche Auswirkungen Massenmedien haben können, das zeige der konterrevolutionäre Putschversuch am 17. Juni 1953. Als Organisator der Konterrevolution habe seinerzeit der RIAS fungiert. Heute ist es jedoch ein anderer Sender. Nun, und welcher Sender das ist, das erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Teil des Beitrages über die Kampfgruppen der DDR nach der Musik. Die neuen Aufgaben der Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Das Unterrichtsmaterial der Zentralschule Ernst Thälmann, über das wir berichten, wurde im Dezember letzten Jahres erstellt. Im Juli diesen Jahres konnten aufmerksame Leser davon etwas aus dem Kämpfer erfahren, dem Organ der Kampftruppen. Dort schrieb der stellvertretende Innenminister Generalleutnant Karl-Heinz Schmalfuß, dass aus inneren und äußeren Entwicklungsbedingungen wachsende Anforderungen an den Schutz der Arbeiter- und Bauernmacht und damit auch an der Standhaftigkeit und Geschlossenheit der Kampfgruppen der Arbeiterklasse resultierten. Eine wesentliche Aufgabe dafür sei die weitere Qualifizierung des Systems der politischen und Einsatzausbildung, die Befähigung der Kommandeure zur Erfüllung der neuen Aufgaben. Wer in der DDR die Kommandeure vor ihre neue Aufgabe stellt, dazu nun mehr im zweiten Teil unseres Berichtes. Das Kapitel 6 des Lesematerials der Fachgebiete Militärtechnik, Taktik und Spezialausbildung zum Themenkreis Imperialismus, Gegner, Feindbild trägt den Titel Mögliche Kräfte im Dienste der Konterrevolution und deren eventuelle Handlungen auf dem Territorium der DDR. Darin erfahren die Kampfgruppenleiter, dass das Ziel der negativfeindlichen Kräfte ist, eine innere Opposition zu schaffen. Der Gegner setze bewusst und zielgerichtet seine Geheimdienste ein. Journalisten, Touristen und Angehörige von Botschaften würden DDR-Leute anwerben und dabei würden rechtswidrige Aktivitäten als Kampf für Bürgerrechte hingestellt. Zu den negativfeindlichen Kräften zählt das Lesematerial Skins, Heavy Metal, Punks, Gruftis, Goals, Antragsteller und Grüne. Damit der Kampfgruppenleiter weiß, woran er die subversiven Kräfte erkennen kann, enthält das Lehrmaterial jeweils eine Beschreibung dieser Gruppen. So heißt es unter anderem über Skins: Merkmale dieser Banden sind Glatzkopf- oder Bürstenhaarschnitt, einfarbige oder gestreifte Hemden, olivgrüne Bomberjacken, schwarze enge Hosen oder weite hochgekrempelte Jeans, Hosenträger und Schnürstiefel. Ideologie: neonazistisch, antikommunistischer Rassenhass, Hass gegen die Kirche, Ausländer und gegen Randgruppen der Gesellschaft, Übernahme ideologischer Denkmuster des Nazismus, Einstellung zur Gewalttätigkeit, intensive Beziehung zu Waffen. Die Gewalt ist das Wesenszeichen des Daseins von Skins, jedoch sind zurzeit die Skins dabei, bei bleibender Gesinnung ihr Verhalten in der Öffentlichkeit zu verändern, um Konfrontationen mit den Staats- und Sicherheitsorganen einzuschränken. Taktische Orientierung: Durchführen von Zügen, Auflauern aus dem Hinterhalt, Überfälle in der Regel aus der Lage heraus, operativ kurzzeitig geplant in Trupps oder größeren Gruppen, kalte Waffen und Karatehandlungen. Verhalten in der Freizeit und Beziehung zur Häuslichkeit: 80% der Skins leben bei den Eltern in geordneten Verhältnissen. Circa 60% waren früher Mitglied des Deutschen Turn- und Sportbundes oder der GST. Zu Antragstellern führt das Lehrbuch unter anderem aus: Vielfach sind Antragsteller Abgeworbene, unter anderem aus dem Bereich Gesundheitswesen, der Volksbildung und bestimmter wirtschaftlicher Bereiche wie Schlüsseltechnologien. Eine negative Rolle spielen bestimmte reaktionäre Kreise der Kirche durch Kontaktbüros, Bittgottesdienste und Predigten, in denen Anleitungen und Hinweise zum Verhalten gegenüber Antragstellern gegeben werden. Antragsteller vermeiden die offene Konfrontation, demonstrieren gewaltlosen Protest, zum Beispiel Sternwanderungen, Kreise bilden mit Händefassen, Spaziergänge in Gruppen. Sie wollen damit das öffentliche Interesse wecken, vor allem der BRD-Medien. Als Zeichen der Solidarität untereinander gilt das Tragen des Bluttropfens für Blutspender der DDR, PKW-Antennenbänder und ein A auf der Kleidung bei Geschäftsinhabern auch im Schaufenster. Drittes Beispiel: Grüne. Über sie heißt es unter anderem, es seien unabhängige Friedensbewegung und reaktionäre Kreise der Kirche. Diese Gruppen stehen in Beziehung zueinander. Ziel ist es: Erstens, eine DDR-Opposition zu installieren, um konterrevolutionäre Ziele zu erreichen. Zweitens, eine personelle Basis für eine Opposition zu schaffen, um Druck auf die soziale Ordnung auszuüben, um Veränderungen im bürgerlichen Verständnis herbeizuführen. Sie schließen sich zusammen, um mittels demonstrativ-provokatorischer und anderer Handlungen die bürgerliche Pluralität der Gesellschaft zu erreichen. Zu ihren Gruppen gehören Initiative für Frieden und Menschenrechte, unabhängige Gruppen, Kirche von unten, Friedenskreis Friedrichsfelde und Gegenstimmen. Unterstützt und geführt werden diese Gruppen durch Kräfte der Geheimdienste von West-Berlin aus. Führung und Anleitung erfahren diese Kreise durch Radio 100,6 auf UKW in der Sendereihe Radio Glasnost. Zielgruppen sind konfessionell gebundene Jugendliche, Intellektuelle und Künstler. Typische Handlungen der Gruppe sind Abreißen und Verbrennen von Staatsflaggen, Kleben von Flugblättern bzw. Verteilen in Hauseingängen, Zeigen und Tragen von transparenten Plakaten und anderem mit pseudo-revolutionären Losungen, Mahnwachen in und an Kirchen, Bittgottesdienste und Veranstaltungen in Kirchen, die nicht kirchlichen Charakter zeigen. Laut Lehrbuch sind Jugendliche der bestimmende Teil in diesen Gruppen. Sie sind unterschiedlich befähigt, die Widersprüche der gesellschaftlichen Entwicklung zu verarbeiten. Insbesondere die Dialektik von Individuum und Gesellschaft, die sich für sie über das Elternhaus und das Klassenkollektiv vermittelt, können sie manchmal nicht bewältigen. Daraus folgt für die staatliche Erziehung: Jugendliche, die abartigen Vorstellungen nachgehen, dürfen nicht aus der Erziehungsarbeit entlassen werden. Sie benötigen vielmehr die Aufmerksamkeit aller Erziehungsträger. Also eins möchte ich den Jungs von der Stadtsicherheit dann doch noch mit auf den Weg geben. Die Gelegenheit möchte ich dann doch noch ergreifen, was sie dann vielleicht auch ihrem Schulungsmaterial hinzufügen sollten. Radio Glasnost sendet auf UKW 103,4 MHz und hat nichts, aber auch rein gar nichts mit 100,6 zu tun. Wir befassen uns immer noch mit den inneren Feinden der DDR und welche Aufgaben sie für die Kampfgruppen der Arbeiterklasse darstellen. Im letzten Teil unseres Beitrages beschäftigen wir uns damit, wie die Kampfgruppenleiter in der Zentralschule Ernst Thälmann auf die Einsätze gegen die feindlichen Gruppen im Lande vorbereitet werden. Dem Auftreten von Skins und Punks, Antragstellern und unabhängigen Basisgruppen oder wie es im Lehrbuch heißt, den negativfeindlichen Kräften, soll zunächst mit verstärkter ideologischer Auseinandersetzung begegnet werden. Denn, so ist es zu lesen: Derzeit zeigt sich in der Gesellschaft, dass die offensive Auseinandersetzung mit aktivfeindlichen Kräften durch gesellschaftliche Kräfte, einschließlich der SED-Mitglieder, nicht ausreichend ist. Im Allgemeinen können sich zurzeit diese Kräfte von der Gesellschaft absondern. Damit kommen sie dann oft vollständig unter den Einfluss der ideologischen Diversion. Ihre Standpunkte verhärten sich, sie entziehen sich der Erziehung durch die Gesellschaft und daraus folgt: Es ist bereits im Vorfeld mit Wachsamkeit Sorge zu tragen, dass die gefährdeten Jugendlichen sich nicht von der Gesellschaft absondern und durch ihre Außenseiterrolle auch immer mehr aus dem Erziehungssystem herausfallen. Durch geduldige Einwirkung, konsequente Auseinandersetzung in den Schulen müssen erste Ansätze der Bildung von Zusammenschlüssen unterbunden werden. FDJ, staatliche Organe und positive gesellschaftliche Aktivitäten sind zu nutzen. In der Diskussion darf man keine Frage ausklammern. Alle Probleme sollten geklärt werden. Die Kampfgruppen der Arbeiterklasse treffen besondere Verantwortung und haben zugleich große Möglichkeiten dafür. Auch sie kennen die Gedanken und Sorgen der Kollegen von nebenan. Darauf einfühlsam, aber bestimmt zu reagieren, ist im stärkeren Maße notwendig. Die Hinweise über die Zugehörigkeit von Jugendlichen zu bestimmten negativen Gruppierungen können entstehen aus bekannt gewordenen Äußerungen zu politischen Ereignissen und Resultaten der Politik der Partei, äußerem Habitus, demonstrativer Disziplinlosigkeit und Oppositionsgebaren, Hinweise von Büchern, Kontakte zu Leuten dieser Gruppierungen, Besuchs dieser Treffs, bestimmte Rituale und Symbole. Solche Hinweise sind auf jeden Fall ernst zu nehmen und gemeinsam mit den Parteiorganisationen, Leitern der Betriebe und den Schutz- und Sicherheitsorganen geeignete Maßnahmen einzuleiten. Denjenigen, die sich durch solch vorbeugende Maßnahmen nicht von ihrer subversiven Tätigkeit abbringen lassen, die öffentlich agieren, treten die Kampfgruppen als Ordnungsmacht gegenüber. Unter Führung der durch das zuständige leitende Parteiorgan oder die Deutsche Volkspolizei sollen die Kampfgruppen unter anderem bei Großveranstaltungen eingesetzt werden. Dabei handeln sie in Zivil und in Uniform, abhängig vom Ziel und Charakter der Veranstaltung. Treten bei Großveranstaltungen Störungen auf, so werden sie durch die Schutz- und Sicherheitsorgane beseitigt. Dabei können die Kampfgruppen der Arbeiterklasse einbezogen werden, beziehungsweise in der Reserve befindliche Einheiten konkrete Aufgaben erhalten. In der Tiefe des Raumes, in dem eine große Veranstaltung stattfindet, können Einheiten, auch Teile davon, als Einsatzgruppe oder Posten handeln. Sie haben die Aufgabe, Provokateure aufzuklären und möglichst im Vorfeld der Veranstaltung von antisozialistischen Machenschaften abzuhalten. Hier ist es wichtig, ein stabiles Informationssystem aufzubauen und alle Möglichkeiten dafür auszunutzen. Die Führung wird durch relativ große Ausdehnung des Handlungsraumes, hohe Eigenständigkeit der Posten sowie häufig wechselnde Lagebedingungen erschwert. Trotzdem muss die Aufgabenstellung in jedem Element der Einsatzordnung abstrichlos erfüllt werden. Der Einsatz erfolgt nur dann, wenn günstige Voraussetzungen für den Einsatz und geschlossene Formationen bestehen und die Kampfgruppe dem Ziel des Einsatzes am besten entsprechen oder andere Schutz- und Sicherheitsorgane nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung stehen. Unter Anwendung polizeilicher Hilfsmittel und in Uniform. Rädelsführer zu erkennen, dingfest zu machen und Beweismaterial zu sichern, geschieht mit Unterstützung der Bevölkerung. Da die Einsätze meist kurzfristig befohlen werden und nie in ein bestimmtes Schema einzuordnen sind, hält es das Lehrbuch für notwendig, erstens dem politisch-moralischen Zustand und der politisch-ideologischen Arbeit Aufmerksamkeit zu schenken und einen klaren Klassenstandpunkt zu besitzen. Zweitens die Rechtsgrundlagen der Volkspolizeigesetze zu schulen. Drittens müssen Zweikampfausbildung und Vertrautmachen mit der Anwendung polizeilicher Hilfsmittel in dem Umfang der Ausbildung mit einfließen. Und viertens sollen sich die Angehörigen der Kampfgruppen mit den örtlichen Begebenheiten vertraut machen. Soweit die Bestimmungen über Einsätze der Kampfgruppen der Arbeiterklasse zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Man kann davon ausgehen, dass die Kampfgruppenleiter bereits verstärkt nach diesen Vorgaben geschult werden. So erklärte der stellvertretende Innenminister Karl-Heinz Schmalfuß in der Juli-Ausgabe des Kämpfers, dass die verantwortlichen Bereiche der Volkspolizei sich verstärkt auf die Unterstützung der Kommandeure und ihrer Stellvertreter bei der zielgerichteten Vorbereitung jeder Ausbildungsmaßnahme konzentrieren würden, um eine einsatznahe Gestaltung der Ausbildung zu sichern. Soweit also der Komplex Kampfgruppen der Arbeiterklasse und ihre neue Aufgaben. Zum Schluss der Sendung wenden wir noch einmal aus aktuellem Anlass den Blick nach Leipzig. Seit gestern Abend haben in der dortigen Thomaskirche drei Theologiestudenten mit einem unbefristeten Fasten begonnen. Auf dem Hintergrund der Ausreisewelle fordern sie eine Umkehr in der Politik der DDR. In einer Erklärung beklagen sie die gesellschaftliche Situation im Lande, bei der sich der Vergleich zu einer Leibeigenschaft aufdränge. Wörtlich heißt es: Wir sind verplant in Strukturen, die uns bedrängen, vereinzeln und ohnmächtig machen. Sie äußern sich im Aufdiktieren von Meinungen und Handlungsweisen, im Ausgeliefertsein in einer bis ins Kleinste vom Staat kontrollierten gesellschaftlichen Öffentlichkeit sowie des Absolutismus einer privilegierten Minderheit. Ausweglosigkeit, Sinnentleerung, fehlende Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeiten sind Zeichen eines Systems der Bevormundung. Wir wollen nicht länger verharren in einem Zustand der Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit. Die drei Studenten haben das Fasten als Protestform gewählt, weil sie darin ein Zeichen des Neuanfangs sehen. Wie aus Leipzig zu erfahren war, ist die Gruppe noch offen für Leute, die sich ihrer Aktion in der Thomaskirche anschließen wollen. Das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Die Redaktion hatte Dieter Rulf. Die Technik besorgte Kai. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Tschüss und schönen Abend noch mit dem weiteren Programm von Radio 100. Die letzte Stunde gestaltet Walkgirl. Und sowas wie letzte Stunde sage ich jetzt zum letzten Mal, denn ab nächsten Montag senden wir rund um die Uhr, also nicht ab nächsten Montag, sondern ab Freitag, aber dann auch montags. Und dann gibt es sowas wie eine letzte Stunde nicht mehr. Aber heute noch zum letzten Mal die letzte Stunde.